Claudia hat nen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Claudia sieht spitze aus, auf Claudia sind alle scharf. Ist es gar nicht uns gemein, dass bei Claudia keiner darf? Denn Claudia hat nen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es gut. Claudia mag keine Jungs, doch sie ist auch nicht lesbisch. Lesbisch. Am Alter